Ihr hört Auf den Spuren des Bluts, Ausgabe 218 der Physikalischen Soiree. Lothar Bodingdauer begrüßt euch. Kreisverkehr, die zweite Abfahrt. Auf dem Weg nach Spillern in der Nähe von Korneuburg. Dort werde ich mit einem Historiker sprechen, wie sich das Bild, wie sich der Blick auf unser Blut in der Geschichte entwickelt und verändert hat. Da sind wir. Gut, gut. So, ein freundliches Zeichen, da bin ich richtig. Ich bin richtig. Grüß Gott. Hallo. Ja, geht's. Grüß Gott. Grüß dich, Sablik. Grüß Sie. Karl Sablik war von 1975 bis 2010 Bürgermeister der Marktgemeinde Spillern und er war Dozent am Josephinum, das ist die Schausammlung, der medizinisch-historische Teil der Med-Uni Wien. Man kann das auch besuchen, dieses Museum, in der Währinger Straße 25. Ja, und Karl Sablik wird jetzt erzählen, was in der Geschichte das Blut für uns Menschen bedeutet hat. Also schauen Sie, Blut ist ein ewiger Mythos, den es bei den alten Völkern gibt. Das sind Urerlebnisse, Blutverletzungen, Blut sieht man, Blut ist rot, daher ist Rot Signalfarbe geworden. Sie haben es heute noch bei der Verkehrsampel, bei Rot bleibt man stehen, weil Rot ist Gefahr, Vorsicht, aufpassen. Und Rot ist auch in die Religionen eingedrungen, etwa das Blut Christi oder wenn Sie Heiligenblut bei uns am Großglockner nehmen oder sein Blut komme über uns als Drohung oder das berühmte Goethe-Wort Blut ist ein ganz besonderer Saft, kommt beim Faust in Goethe vor oder Churchill hat nach 1945 gesagt, ich kann euch nur Schweiß, Blut und Tränen bieten, also Blut kommt überall vor, ist eine Urerfahrung des Menschen. Aber wenn wir jetzt in die Wissenschaft hineingehen möchten, muss man doch bei den alten, ich sage es nicht gerne, bei den alten Griechen beginnen. Die vier Grundelemente in der griechischen Philosophie hatten. Das ist die Erde, im Gegensatz davon Luft, Wasser und Feuer. Die Chinesen haben noch ein fünftes Element dazugegeben, das Holz. Aber um das geht es jetzt nicht. Es geht um diese vier Grundelemente der griechischen Philosophie. Und die Griechen, die griechischen Ärzte, haben dann eine Verbindung abgeleitet von diesen Grundelementen zum menschlichen Körper, zur Gesundheit, gemacht mit der Säftelehre. Es gibt vier Säfte in der altgriechischen Medizin. Das ist das Blut natürlich, das ist die gelbe Galle, die gibt es tatsächlich. Dann gibt es die schwarze Galle, die gibt es nicht wirklich. Das scheint eine Sonderkonstruktion der Griechen gewesen zu sein, vielleicht das agglutinierte Blut und dann den Schleim. Und das Verhältnis dieser vier Säfte zueinander muss stimmen, dann ist man gesund. Wenn durch falsche Ernährung, durch schlechte Ernährung, Magenweh, durch das, was wir heute Entzündung und Fieber nennen, das Verhältnis der Säfte gestört wird, muss man es im Sinne einer Therapie wiederherstellen. Ganz einfaches Beispiel, Schnupfen, da kommt viel Schleim herunter, das heißt, das Verhältnis Blut, Galle und so weiter zu Schleim ist wiederhergestellt und besonders beim Blut und beim Blut konnte man nachhelfen mit dem Aderlass. Aderlass oder die Blutegel. Das und Schröpfen, glaube ich, auch. Schröpfen war eher für Entzündung an der Körperoberfläche, aber man verwechselt immer Aderlass und Schröpfen, das gehört so zusammen. Das hat ja bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts gehalten. Im 19. Jahrhundert hat man immer noch geschröpft, zur Ader gelassen, bis der österreichische Arzt Josef Dietl, der dann später kurioserweise Bürgermeister in Krakau in Polen geworden ist, gesagt hat und in einem Buch geschrieben hat, man soll mit dem Aderlass etwa bei Lungenentzündungen aufhören. Wenn man an die alten Grundsätze der Mediziner denkt, nur nicht schaden, also dem Patienten nicht zu schaden, soll man laut Titel aufhören mit dem Aderlass und lieber nichts tun, als mit dem Aderlass schaden. Und daraus hat sich das entwickelt, was man in der Geschichte der Medizin den therapeutischen Nihilismus genannt hat. Also lieber nichts tun, als zu schaden. Und da hat man mit dem Aderlass aufgehört. Dieser Aderlass war einfach dann dazu da, um das Gleichgewicht zwischen diesen vier Säften wieder zu optimieren. Man kann ja jetzt kein Blut dazufügen. Jetzt nimmt man Blut weg oder man kann jetzt keinen Schleim dazufügen. Also lieber, man kann auch was wegnehmen. Das ist richtig, wegnehmen. Und zwar hat man gehofft, oder die alten Mediziner damals haben gehofft, dass man im Speziellen mit dem Aderlass das sogenannte schlechte Blut oder wie die Lateiner dann gesagt haben, die Materia peccans, also die sündige oder krankhafte Materie, mit dem Blut herauskriegt. Das war eine gewisse Hoffnung, die man damals gehegt hat. Und sie haben vollkommen recht, Schleim kommt von selber und die Galle, naja, fließt auch irgendwie ab. Und beim Blut hat man nachgeholfen mit diesem Aderlass. Aber bleiben wir noch beim Blut und bei den Griechen. Man hat ja diese Vier-Säfte-Lehre dann auch in die Charakterologie eingeführt. Da gab es also den Phlegmatiker, den alles wurscht ist, den Melancholiker, der gesagt hat, naja, so ein bisschen schleimig und so, es geht schon. Den Choleriker. Also der sich geärgert hat. Man sagt ja heute noch, der ist verbandelt gewesen mit der gelben Galle, dass ein Choleriker Gift und Galle sprüht. Also links. Aber ganz freundlich, lieb und nett, der Sanguiniker, also der blutvolle Mensch, der aktive Mensch, der fröhlich und heiter ist. Das ist der Sanguiniker, der blutvolle Mensch. Und das hält sich ja bis heute. Also die Begriffe gibt es ja heute noch. Der ist ein Sanguiniker. Man meint das heute ein bisschen negativ, so der lustige Typ. Aber irgendwie kommt das hin und hängt mit dieser 2500 Jahre alten Geschichte der Säftelehre bei den Griechen zusammen. Ja, aber jetzt Blut. Aus dieser ganzen Überlegung mit dem Blut ist nicht viel geworden oder wäre nicht viel geworden, hätte nicht in der Zeit der Renaissance die Wissenschaft mitgemischt. Denn Aderlass und diese Säftelehre hat sich bis, ich habe es zuvor schon gesagt, bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts gehalten. Also von heute aus gesehen, vor ungefähr 150, 160 Jahren hat man das noch gemacht. Ich bin überhaupt der Meinung, dass unsere moderne Medizin nicht älter ist als 130, 140 Jahre. Und was vorher war, naja, mittelalterliche Medizin, vergessen wir vom heutigen Standpunkt aus. Und die alte griechische Medizin hat halt gewirkt, weil sie damals schon in Richtung Wissenschaft, Naturwissenschaft gegangen ist. Was war wichtig in dieser Zeit der Renaissance? Man hat geforscht, es gab den Anatomen Andreas Vesal. Ich will nicht das grausliche Geschichte erzählen, dass einen Erhängten da unterm Bett versteckt hat, um ihn dann heimlich sezieren zu können. Jedenfalls, er hat die Anatomie auf neue Beine gestellt und hat zu Beginn oder in der Mitte des 16. Jahrhunderts das Buch, die sieben Bücher über die Anatomie geschrieben. Und da stand natürlich auch über das Herz, Blut wenig, aber über das Herz was drinnen. Und das Herz hat er geschildert als ein Pumporgan mit einem starken Mittelteil, also dieser Herzmuskel, der kräftig ist. Das war jetzt entscheidend für die weitere Forschung. Allerdings, und jetzt muss ich eine andere Geschichte einfügen, es ist der sogenannte kleine Blutkreislauf vorher entdeckt worden und der große oder Körperblutkreislauf erst später. Der kleine Blutkreislauf oder Herz-Lungen-Kreislauf ist von einem Theologen entdeckt worden, und zwar von dem Herrn Miguel Servet. Das war ein Spanier, ein Theologe, der auch Medizin studiert hat. Und dieser Miguel Servet hat in der Bibel gesucht nach der Dreifaltigkeitslehre. Er hat sie in der Bibel nicht gefunden, das hat in ein Buch geschrieben. Das war natürlich damals aufsehenerregend. Und der Genfer Reformator Calvin hat sich über den Herrn Servet und über seine Bemerkungen da mit der Dreieinigkeitslehre, dass es das nicht so wirklich gibt, geärgert und hat ihn angezeigt und Servet ist mit seinen 1000 Büchern verbrannt worden. Nur von den 1000 Büchern sind 3 übrig geblieben. Und in diesen Büchern steht die Entdeckung des kleinen Blutkreislaufes drin. Und zwar auf ganz eigenartige Weise. Servet hat die Seele gesucht, im Hauch, in der Luft. Und wie kommt jetzt oder wie kann jetzt die Seele raus oder reinkommen? Wie kann das funktionieren? Und da hat er gemeint, das geht durch das Einatmen über die Lunge und von der Lunge zum Herzen hinüber. Und das ist der kleine Herz-Lungen-Kreislauf gewesen. Er hat es auf theologische Art entdeckt und dann als Mediziner quasi bestätigt. Und er hat auch den Farbwechsel des Blutes in der Lunge, das hat eine andere Farbe, eine hellere Farbe, sauerstoffreicher, das hat er entdeckt. Also ein Theologe entdeckt den kleinen Blutkreislauf. Ganz anders ist es mit dem großen Blutkreislauf gewesen. Der ist von dem Engländer William Harvey im Jahre 1628 entdeckt worden. Und zwar auf ganz andere Art und Weise. Damals hat Galileo Galilei gelebt und der hat quasi als Grundsatz der Naturwissenschaften den Satz ausgegeben, messen, was zu messen ist und wägen, was zu wägen ist. Und der William Harvey hat sich das zu Herzen genommen, ist von der alten Lehre, dass im Herzen das Blut entsteht und an die Peripherie, an die Arme, Beine, Kopf abgegeben wird und dort verschwindet. Das hat er nicht mehr geglaubt. Gesagt, messen, was zu messen ist, wägen, was zu wägen ist. Ich rechne das aus, wie viel Blut da eigentlich verschwinden müsste. Es verschwindet aber nicht. Andererseits hat er seit Vesal gewusst, dass es eine Herzscheidewand gibt, das ist ein dicker Muskel, da geht kein Blut durch. Also muss es anders funktionieren. Andersherum. Der große Blutkreislauf war entdeckt. So, und jetzt hatte man damals, so ungefähr im Ende 16., Anfang 17. Jahrhunderts, hatte man den kleinen Blutkreislauf, den großen Blutkreislauf, man hatte den Aderlass, man hatte die Säftelehre. Das war aber nicht genug. Es gab dann noch etwas anderes, das sich da unbedingt hineinfügen muss. Der Begriff Bluttransfusion. Man hat immer wieder in der Geschichte der Menschheit, also zumindest wissen wir es seit dem Mittelalter und in der frühen Neuzeit bis in das 19. Jahrhundert, immer wieder versucht, das Blut zu transponieren von Tier zu Tier, von Tier zu Mensch. Lammblut hat man verwendet und natürlich von Mensch zu Mensch. Nun hat das nicht wirklich funktioniert. Aber was anderes dazwischen? Warum hat man das gemacht? Nicht nur aus medizinischen Gründen, sondern weil man gedacht hat, wenn man als älterer Mensch von jüngeren oder von kräftigen Tieren Blut bekommt, wird man wieder jung. Das ist so magisch gedacht gewesen. Und da gibt es die furchtbare Geschichte vom Papst Innozenz dem VIII., der 1492 im Sterben lag. 1492, Kolumbus hat Amerika entdeckt. Innozenz der VIII. Lag im Sterben und da hat man ihm gesagt, er soll das Blut von 10-jährigen Knaben trinken. Das wird dann wieder werden. Er hat Pech gehabt, er ist trotzdem gestorben. Aber man hat solche Versuche der Bluttransfusion immer wieder gemacht. Und das Eigenartige daran ist, wir verstehen es von heute, also ich werde das gleich sagen, man hat Erfolge gehabt, super, und man hat Misserfolge mit Todesfolge gehabt. Warum? Heute wissen wir es. Es sind die Blutgruppen. Wenn zufällig, ohne dass man es gewusst hat, man dieselbe Blutgruppe bei 2 Menschen erwischt, ja, dann hat es funktioniert, dann ist der Patient, der das andere Blut gekriegt hat, geheilt worden. Wenn die Blutgruppe nicht gestimmt hat, na, dann ist es furchtbar geworden. Ja, und jetzt sind wir bei dem Hauptthema, was Blut betrifft, für mich als Medizinhistoriker, die Entdeckung der Blutgruppen. Da muss natürlich der Name Karl Landsteiner genannt werden. der seinerzeit am 1000-Schilling-Schein drauf war, wird noch in Erinnerung sein. Karl Landsteiner war Wiener oder sagen wir mal Österreicher. Wir Niederösterreicher sind ja stolz, dass er Niederösterreicher war. Es ist aber Zufall gewesen. Seine Eltern, die Wiener waren, sein Vater war bei der Presse der erste Chefredakteur und die haben einen Kuraufenthalt in Baden gemacht und dort ist Karl Landsteiner zur Welt gekommen und wir Niederösterreicher sagen natürlich, er ist ein waschechter Niederösterreicher, das ist überhaupt keine Frage. Gut. Ja, und dieser Karl Landsteiner hat Medizin studiert, hat die Ausläufer der zweiten Wiener Medizinischen Schule gehabt, Bill Roth und andere gute Leute und ist dann in einem pathologisch-anatomischen Laboratorium bei Anton Weichselbaum gelandet und hat sich mit Blut, ob das zusammenpasst, Bluttransfusionen beschäftigt und ist auf die Idee gekommen, das Blut einfach zu mischen. Das Blut seiner Kollegen, sein eigenes, die Laboranten, Freunde haben herhalten müssen. Und er hat im Laboratorium das gemischt und hat gemerkt, die zwei passen zusammen, die nicht, die gehen wieder, die gehen auch nicht. Was steckt da dahinter? Und das war genau im Jahr 1900 und da ist es zur großartigsten Fußnote in der Geschichte der Medizin gekommen. Er hat nämlich diese Arbeit der Agglutination, also der Zusammenklumpung des Blutes, veröffentlicht und hat in einer Fußnote Folgendes geschrieben, die ist ganz kurz, ich darf sie Ihnen vorlesen. Das Serum gesunder Menschen wirkt nicht nur auf tierische Blutkörperchen agglutinierend, also zusammenballend, sondern öfters auch auf menschliche, von anderen Individuen stammende. Es bleibt zu entscheiden, ob diese Erscheinung durch ursprüngliche individuelle Verschiedenheit oder durch die erfolgreiche Einwirkung von Schädigungen etwa bakterieller Natur bedingt ist. Das war der geniale Satz. Er hat nur mehr zu entscheiden gehabt, ist das krankhaft, weil es halt nicht zusammenpasst, oder gibt es eine individuelle Verschiedenheit? Und das war es dann. Es war eine individuelle Verschiedenheit. Ich darf es jetzt kurz machen. Er hat zuerst drei Blutgruppen gehabt, A, B und C. Und dann im Zusammenhang der weiteren Forschung hat er dann vier gefunden, hat sie A, B, A, B und 0 bezeichnet. Und das war es. Das hat ihm dann 1930 den Nobelpreis eingebracht. Nur, und das muss man leider auch sagen, es kommt hier und da in der Geschichte der Medizin vor, etwa die Vererbungsgesetze von Gregor Mendel, die schon in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts war, hat sich kein Mensch drum gekümmert. Und dem Karl Landsteiner ist es fast ähnlich gegangen. Eine so geniale Entdeckung hat keine Wirkung gehabt. Erst 1908 haben in Amerika Ärzte eine Bluttransfusion gemacht und dann kam leider, muss ich als Medizinhistoriker sagen, der Erste Weltkrieg, denn im Weltkrieg haben so manche Ärzte dann gesagt, da gibt es doch sowas wie Bluttransfusion mit den Blutgruppen und dann ist der Durchbruch gelungen und haben eben dem Karl Landsteiner den Nobelpreis eingebracht. Landsteiner ist 1922 schon von Wien weggegangen, allerdings nicht, er war Jude, hat sich allerdings taufen lassen. Und er ist nicht wegen Antisemitismus und weggegangen, sondern weil die Arbeitsbedingungen nicht so angenehm waren. Er ist nach Amerika gegangen, hat nichts mit 1938 oder sowas zu tun, sondern er ist wesentlich vorher weggegangen, hat dann noch weiter geforscht und hat 1940 den Rhesusfaktor dazu entdeckt, weil man dort in Amerika Versuche mit Affen gemacht hat, Rhesus positiv, Rhesus negativ und von den Rhesusaffen ist der Begriff Rhesusfaktor dann in die Medizin eingedrungen. So, jetzt hatte man eigentlich um 1900 alles. Man hatte die Blutgruppen, man hatte den Blutkreislauf, man wusste, wie das funktioniert. Und jetzt kommt noch etwas dazu, damit ich zu dem, was Sie Blutbild nennen, und die Sendung ist dem gewidmet, damit ich dorthin gelange. Was hat denn noch gefehlt? Der ganze Hintergrund der Chemie, der Labormedizin, alles das hat noch gefehlt und das hängt zusammen etwa mit dem Mikroskop. Die Mikroskope sind damals entwickelt worden und zwar perfekte Mikroskope. noch nicht das Elektronenmikroskop, aber immerhin hat das Mikroskop als solches ist allerdings 1671 von dem Holländer Anthony van Leeuwenhoek erfunden worden. Ist ein ganz einfaches Gerät, so zwei Linsen, nicht mehr. Und der hat wenige Jahre später schon die roten Blutkörperchen gesehen, weil Leeuwenhoek hat da Regentropfen angeschaut, hat da so kleine Tierchen drinnen gefunden und hat also auch das Blut untersucht und hat das rote Blutkörperchen entdeckt. Und um diese Zeit hat man dann begonnen, mit Mikroskopen zu arbeiten. Und da muss ich dem berühmtesten Arzt, den Italiener Marcello Malpighi, berühmtesten Arzt der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts erwähnen. Der hat gesehen, da gibt es Blutkörperchen und jetzt schaue ich mir das Blut genauer an. Und der hat im Jahre 1665 schon 40 Bestandteile des Blutes festgestellt. Also das ist etwa das, was man heute unter Blutbild versteht. Es war natürlich noch nicht so ausgearbeitet und nichts, aber der Begriff, ich würde ihn mit dem Jahre 1665 fixieren. Seit damals, es gibt auch den Begriff noch nicht, der ist viel später gekommen, aber damals gab es schon so etwas wie Blutbild, nur hat es noch nicht die adäquaten Folgen in der Medizin gehabt, weder in der Diagnose noch in der Therapie. Aber man hat sich mit dem Blut weiterhin beschäftigt. Parallel dazu die eigenartigen Versuche mit der Bluttransfusion. Und dann kam eben Karl Landsteiner und das war dann letztlich die Lösung. Zu den Mikroskopen muss ich noch dazu sagen, es gab dann im 19. Jahrhundert natürlich die viel besseren Mikroskope, etwa von Carl Zeiss in Deutschland oder, man vergisst das oft und ich darf das als Österreicher sagen, von Simon Plössl, der hat fast gleich gute Geräte gemacht. Vielleicht kennen manche Wiener die Simon-Plössl-Gasse im 4. Bezirk, da hinter der Arbeiterkammer. Und dieser Simon Plössl und der Zeiss haben gute Mikroskope gemacht und dank dieser Mikroskope ist ja alles das entstanden, was man unter Bakteriologie versteht. Robert Koch, Louis Pasteur und alle anderen. Und parallel dazu haben die Chemiker, Bunsen und wie sie alle geheißen haben, haben die nicht nur die medizinischen, sondern die chemischen Versuche und Labor Sachen weiterentwickelt und die Medizin haben das natürlich gerne aufgenommen. So zum Beispiel heißt heute noch eine spezielle Schale nach dem Richard Petri, das war ein Assistent von Robert Koch, die Petri-Schale, wo also drinnen in einer Nährlösung Bakterien gezüchtet werden. Und man hat auch für die Mikroskope die Färbung der Präparate eingeführt. Und wenn man das jetzt alles zusammentut, das anatomische, das Blutbild von Marcello Malpighi, Karl Landsteiner und die Entwicklung der Labormedizin zu Beginn, sagen wir jetzt des 20. Jahrhunderts schon, wir sind schon im 20. Jahrhundert, ja, dann haben Sie historisch alles beisammen, was Sie fürs Blutbild brauchen. An dieser Stelle möchte ich einflechten, der Professor Jäger vom Allgemeinen Krankenhaus in Wien hat mir erzählt, dass diese Färbetechnik eins der wirklich wichtigen Geschichten waren in der weiteren Entdeckung des Blutes, was da drinnen ist. Ja, und das haben aber alle gemacht, das haben Pasteur gemacht, das hat Billroth in Wien gemacht, der Chirurg, aber er hat auch diese Färbungen gemacht und Technik und die Physiologie dazu zusammen haben eben diese moderne Labormedizin gebracht, die zum Blutbild in moderner Form geführt haben. Ich war vor ein paar Tagen im Café Grinsteidl in Wien, einen Kaffee trinken und dort steht das Meyers Lexikon von 1870 und ich habe den Kellner gebeten, ob er mir das, den Band B borgt. Babyblut. Genau, Babyblut. Und da war es sehr interessant drin zu lesen, was damals bekannt war. Blut, sanguis, eine Flüssigkeit, welche in einem geschlossenen Röhrensystem in beständigem Kreislauf den tierischen Körper durchströmt, hierbei den einzelnen Körperteilen ihr Nährmaterial liefert, aber auch die durch den Stoffwechsel unbrauchbar gewordenen Gewebsbestandteile aufnimmt und sie zum Zweck der Ausscheidung in besondere Organe leitet. Die roten Blutkörperchen sind der Träger von Hämoglobin, ein Farbstoff, welcher für die Atmung von außerordentlicher Bedeutung ist. Sie enthalten auch Eiweißkörper, geringe Mengen von Lecithin und Cholesterin und mineralische Bestandteile und Wasser. Der chemische Bau und die Lebenstätigkeit der farblosen Blutkörperchen, der weißen Blutkörperchen, sind uns nur sehr mangelhaft bekannt. Besonders in die Augen springend ist die Fähigkeit der Körperchen, ihre Gestalt zu verändern und Bewegungen auszuführen. Gesprochen hat hier Jörg Duit schon für das Radiokolleg über das Blutbild, das es im März zu hören gibt. Ja, Sie sehen, so kann man aus einem Lexikon quasi Geschichte der Medizin lernen. Und der Kellner hat gesagt, schauen Sie im Internet nach. Und ich wollte genau das nicht tun. Und jetzt, wie es halt weitergeht, ist dieser genetische Blick, dass man jetzt einfach einerseits die chemische Analyse verbessert hat, dass man jeden Blödsinn nachweisen kann im Blut mit einer Genauigkeit, aber auch, dass man wirklich in den genetischen Code geht, in den Blutbestandteilen. Und da wiederum gibt es dann verschiedene Möglichkeiten für Behandlungen bei Erkrankungen, aber auch für die Früherkennung von Krebs zum Beispiel. Und ein dritter Weg ist, dass sich zum Beispiel das FBI oder auch, wie sagt man denn, Polizeibehörden damit beschäftigen, Blutspuren am Tatort aufzunehmen. Thank you.